solange bis sie zerfällt. Unser Gott ist unser Geld. Wir sind gefangen in unserer eigenen Welt. Goldene Ketten wird zugern unser Leben verwendet. Hoffen darauf, dass der Schein uns rettet. Wir sind gefesselt an goldene Ketten. Also, was soll ich sagen? Tschüss. So ein Scheiß, nee, das geht doch nicht. Also, ich werde mit dem Zugabe. Kommt gut nach Hause.